Gut, also das Erste ist, ich gebe jetzt mal hier die Thesen rum von der Referentin. Wäre toll, wenn ihr euch da jede eins wegnehmen könntet. Ja, und dann fange ich mal einfach an. Also erstmal herzlich willkommen bei der 6. Veranstaltung unserer Veranstaltungsreihe Antisemitismus und Krise. Die Veranstaltungsreihe wird organisiert von der Gruppe Disparat und der emanzipativen und antifaschistischen Gruppe. Nachdem die ersten 4 Veranstaltungen, die wir jetzt durchgeführt haben, eher so den theoretischen Background der Thematik Antisemitismus und auch Krise beleuchtet haben, gehen wir seit der letzten Veranstaltung so ein bisschen mehr ins Detail. Letzte Woche hat eine Veranstaltung stattgefunden, die richtete sich thematisch um das Thema Iran und die Bedrohung für den Staat Israel. Das Thema der heutigen Veranstaltung ist das Thema Antisemitismus in der DDR. Es ist natürlich die Frage, warum macht man so eine Veranstaltung? Die meisten hier im Raum werden wahrscheinlich die DDR nicht mehr wirklich bewusst miterlebt haben, beziehungsweise aus der anderen Hälfte des deutschen Staates kommen. Das heißt, es ist letztendlich ein geschichtliches Thema. Das Thema wurde im Jahr 2007 so ein bisschen auf die Tagesordnung gehievt durch eine Ausstellung der Amadeo Antonio Stiftung. Die Ausstellung hieß, das hat es bei uns nicht gegeben, Antisemitismus in der DDR. Und führte damit in eine notwendige Debatte ein, die natürlich von der bundesdeutschen Presse sehr dankbar aufgenommen wurde, weil sie in so eine gewisse Kerbe schlug, die einen vorherrschenden Antikommunismus bediente und auch so in dieses totalitarismus-theoretische Gebilde passte. Und damit einhergehend natürlich, also mit der Gleichsetzung von DDR-Antisemitismus, NS-Antisemitismus, auch eine Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozialismus betrieb. Das ist der erste Punkt, warum es uns wichtig ist, dieses Thema zu beleuchten, um da einen Kontrapunkt zu setzen. Der zweite Punkt ergibt sich so ein bisschen aus einer Veranstaltung, die es im Jahr 2007 bei uns im Bezirk gab. Das war eine Podiumsdiskussion mit Antifaschisten aus dem Bezirk und dem DDR-Historiker Kurt Petzold. Pankow. So, ja genau. Also ich bin von der ERG und wir sind im Bezirk Pankow größtenteils aktiv. Diese Diskussion hatte eigentlich das Thema Antifaschismus damals und heute, sollte so ein bisschen Perspektiven abklären. Da ging es auch unweigerlich, weil das gerade das Thema war damals mit der Ausstellung, darum, welche Rolle der Antisemitismus in der DDR gespielt hat. Und bei Kurt Petzold, halt ein ausgewiesener DDR-Historiker, der sich auch sehr einen Namen gemacht hat mit einer Kritik an dieser Ausstellung, setzten da halt Abwehrmechanismen ein, dass diese Ausstellung mit Hetze und Lügen arbeiten würde, um den antifaschistischen deutschen Staat der DDR zu diskreditieren. Das heißt, auch diese Perspektive ist ein Grund für uns, bei dem Thema zu intervenieren. Dasselbe Ziel hatte auch etwas später der Arbeitskreis Stalin hat uns das Herz gebrochen von der NFJ. Und deswegen haben wir uns heute eine Referentin von diesem Arbeitskreis eingeladen, um genau dieses Thema nochmal zu beleuchten für uns. Und damit übergebe ich das Wort. Ja, vielen Dank. Auch von mir jetzt nochmal herzlich willkommen. Schön, dass es so viele interessierte Menschen gibt. Und ja, danke an euch für die Einladung. Ich bin Luise und ich werde jetzt einen kleinen Vortrag halten und dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit für Fragen und Diskussionen und dergleichen. Und ja, genau, na, das kann ich jetzt einfach gleich sagen. Also es wäre nett, wenn ihr vielleicht versuchen würdet, ein bisschen das Rauchen einzustellen, weil es gibt hier so ein paar sensible Menschen, irgendwie so ein bisschen gucken, dass nicht irgendwie hier alles zugequarzt wird. Und was noch? Ja genau, Fragen wäre ganz nett, wenn ihr die erst, wenn ich fertig bin mit meinem Vortrag, wenn ihr die erst dann stellen würdet. Und genau, und das wird hier aufgezeichnet. Also das heißt im Endeffekt, wenn im Anschluss die Diskussion anfängt und eine von euch ein Problem damit hat, dass ihr Redebeitrag aufgenommen wird, das einfach davor ansagen, dann wird das im Endeffekt danach rausgeschnitten. Und dann nochmal kurz ein Punkt zur Diskussion. Wir hatten bei den vorigen Veranstaltungen ab und zu das Problem, dass Nachfragen im Anschluss so ein bisschen zu Co-Referaten geworden sind, sehr lang und ausführlich. Das würde ich einfach bitten, bei euren Fragen euch das ein bisschen kurz zu halten und eher so zielgerichtet zu fragen. Juti, ihr habt jetzt ja alle so ein Thesenpapier. Hier sind noch so ein paar Leute gekommen. Vielleicht wollt ihr noch... Es werden Teile gezeigt, das sage ich jetzt gleich alles noch. Okay? Gut. Also der Titel der heutigen Veranstaltung lautet Stalin hat uns das Herz gebrochen, Antisemitismus in der DDR. Ich habe diesen Titel gewählt, da es einerseits einen gleichnamigen Film gibt. Zwei Ausschnitte davon möchte ich auch heute hier vorführen. Dazu dann aber an entsprechender Stelle mehr. Andererseits ist Stalin hat uns das Herz gebrochen, wie Micha schon gesagt hatte, der Name des Arbeitskreises der Naturfreunde Jugend Berlin, bei dem ich aktiv bin und der sich schwerpunktmäßig mit Antisemitismus in der DDR auseinandersetzt. Vor etwa einem Jahr haben wir dazu auch eine Veranstaltungsreihe in Berlin organisiert und in diesem Rahmen unter anderem eben auch diesen Film gezeigt, der eben auch unserem Arbeitskreis den Namen gab. Unser Schwerpunkt lag bei der Veranstaltungsreihe auf den Fragen, wie autoritäre Parteipolitik revolutionäre, emanzipatorische Positionen ausschloss und sich antisemitischer Rhetorik und Praxis bediente, wie an die von dem allgemeinen Gedenken ausgeschlossenen jüdischen Kommunistinnen adäquat erinnert werden könnte und wie Erinnern und Gedenken aus einer emanzipatorischen Perspektive überhaupt aussehen könnte. Mit diesen Fragen richteten wir uns gegen vergangene, wie weiterhin zu erwartende Versuche von konservativer Seite, Kritik am Antisemitismus in der DDR für antikommunistische, prokapitalistische, deutschnationale und NS-relativierende Politik zu instrumentalisieren. Die Audiomitschnitte der Veranstaltung könnt ihr euch auch auf der Website der Naturfreunde-Jugend und auch auf unserem Blog, von dem ich jetzt gerade nicht die Adresse bei der Hand habe, herunterladen und anhören. Derzeit arbeitet unser Arbeitskreis an einer Broschüre, die hoffentlich im Sommer diesen Jahres erscheinen wird. Und genau an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei meinem Arbeitskreis bedanken. Genau, weil nämlich die Erkenntnisse, die wir eben in unseren Diskussionen so bekommen haben, eigentlich so die Grundlage für diesen Vortrag heute hier auch bilden. Noch ein paar Thesen? Genau, gut. Okay, also im Folgenden werde ich die Frage nach einer emanzipatorischen Erinnerungspolitik ausklammern, obwohl sie einen wichtigen Stellenwert in unserer Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der DDR einnimmt. Stattdessen werde ich anhand von 5 Thesen, die ihr ja hoffentlich alle jetzt bei der Hand habt, der Frage nachgehen, an welchen Stellen sich Antisemitismus in der DDR konkret äußerte. Also wo tauchen antisemitische Bilder, Rhetoriken und Motive auf? Wo fand Diskriminierung und Verfolgung statt? Und woran machte sich dieser Antisemitismus in der konkreten Situation fest? Das bedeutet nicht, dass wir den Antisemitismus als den Ursprung, Ausgangspunkt oder den Kern von allem sehen, also Antizionismus, Entschädigungszahlungen, darauf gehe ich dann später noch ein. Aber eben an all diesen Stellen zeigte sich Antisemitismus und spielte eine Rolle. Bevor ich die einzelnen Thesen vorstelle, möchte ich zunächst kurz die historische Situation in der sowjetischen Besatzungszone, SBZ, nach 1945 und den damit verbundenen spezifischen Ausgangsbedingungen für die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik nachzeichnen. Nach der Befreiung und dem Ende des NS war für die remigrierten Kommunistinnen, Sozialistinnen und den gerade aus den Lagern Befreiten ihr antifaschistischer Widerstand die überzeugendste Legitimation eines Staates auf deutschem Boden. Leider fehlte ihnen dazu das entsprechende Volk und die entsprechende Arbeiterklasse. Denn auch die SBZ und spätere DDR-Bevölkerung hatte sich kurz zuvor noch bereitwillig als Täterin oder Mitläuferin am NS beteiligt. Die meisten Haupttäterinnen waren vor der Roten Armee in die westlichen Besatzungszonen geflohen. Dennoch fand eine Entnazifizierung statt. Es gab einen Personalaustausch in der Volksbildung, in der Justiz und in der Polizei. Andere Bereiche des öffentlichen und alltäglichen Lebens blieben davon jedoch aus verschiedenen Gründen unberührt. Und so wurde ein alter, blinder Fleck des Antifaschismus, nämlich der Antisemitismus, tradiert. Ein Grund dafür war die hegemoniale Faschismustheorie. Nach dem Dimitrovschen Diktum sei Faschismus, Zitat, die offen terroristische Diktatur von besonders reaktionären, chauvinistischen, imperialistischen Teilen des Finanzkapitals. Verfangen in den Fallstricken dieser monokausalen Faschismustheorie erfand die Gruppe Ulbricht, das waren allesamt KPD-Funktionäre, die aus dem Moskauer Exil und nicht etwa aus den KZs zurückgekehrt waren, eine Geschichte, die nie stattgefunden hatte. Sie basierte auf einem antifaschistischen, kommunistischen Widerstand gegen die Nazis. Überspitzt gesagt, sponnen sie eine identifikationsfähige und gemeinschaftsstiftende Nationalgeschichte ohne Führer, ohne Mitläuferinnen und ohne Jüdinnen und Juden. Kommen wir nun aber zu den Thesen, die einigermaßen chronologisch aufgebaut sind, aber nicht als statisch zu begreifen sind. Vielmehr bedingen sie sich auch gegenseitig. Meine erste These lautet: Antisemitismus von staatlicher Seite war das Erbe deutschnationaler Politik der KPD in den späten 30er, in den späten 20er und frühen 30er Jahren. Diese These berührt die Frage nach den Fallstricken, wenn Linke sich mit Antisemitismus auseinandergesetzt oder eben nicht auseinandergesetzt haben. Ich gehe hierbei von der Annahme aus, dass die KPD der 20er und 30er Jahre A. die Gefahr der Nazis und der antisemitischen Ideologie unterschätzt haben und B. auch selbst antisemitisch argumentiert haben. Verwiesen sei hier auf Olaf Kistenmachers Auseinandersetzung mit dem KPD-Zentralorgan Die Rote Fahne, in der das antisemitische Ressentiment der reichen und mächtigen Juden durchgesetzt war. Es war die Rede von Juden als Repräsentanten des herrschenden Kapitalismus. Teilweise wurden gar jüdische Kapitalisten der Finanzierung der Nazis bezichtigt. Natürlich argumentierten nicht alle Mitglieder der KPD auf eine solche Art und Weise, aber ein nicht zu unterschätzender Teil tat dies sehr wohl. Antisemitismus wurde hier nicht als ernstzunehmende Ideologie wahrgenommen, sondern schlichtweg als Ablenkungsmanöver der herrschenden Klasse von den wahren Schuldigen. Ausgangspunkt für eine solche Argumentation war die bereits erwähnte Faschismustheorie, die in den 20er Jahren entwickelt und von Georgi Dimitrov 1935 auf dem 7. Weltkongress der Komintern zur kommunistischen Doktrin erklärt wurde. Er definierte Faschismus als eben die offene terroristische Diktatur von besonders reaktionären, chauvinistischen, imperialistischen Teilen des Finanzkapitals. Somit wird der Nationalsozialismus auf den bloßen Kampf des deutschen Imperialismus zur Durchführung seiner Eroberungs- und Herrschaftspläne reduziert. Und trotz besseren Wissens nach der Aufdeckung der Verbrechen in den Konzentrationslagern folgte die DDR bis zu ihrem Zusammenbruch 1989 dieser Definition und ignorierte damit die rassistische Politik des NS und die versuchte Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden. Ungebrochen nahm die SED das Denken in Klassengegensätzen wieder auf und teilte die kapitalistisch verfasste Gesellschaft in Arbeiter und Imperialisten ein. Dieses eher, einfach gestrickte Weltbild der SED personifizierte den Kapitalismus als weltweite internationale Verschwörung parasitärer Finanzkapitalisten. Die Haltung gegenüber Jüdinnen und Juden und der sogenannten jüdischen Frage wurde von der Klassenfrage abhängig gemacht. Die zweite These lautet: Antisemitismus war ein Import stalinistischer Politik aus der Sowjetunion in den späten 40er und frühen 50er Jahren. Zur Verbildlichung dieser These zeige ich nun einen Ausschnitt aus »Stalin hat uns das Herz gebrochen«. In dem Film von Minka Pradelski und Eduard Erne aus dem Jahr 2000 werden vier Schicksale jüdischer KommunistInnen vorgestellt, die voller Hoffnung in die SBZ gingen, um den Sozialismus aufzubauen, Anfang der 50er Jahre von den eigenen GenossInnen der Spionage und Diversantentätigkeit bezichtigt und in Geheimprozessen zu Haftstrafen verurteilt wurden. In der DDR kam es nie zu vergleichbaren Schauprozessen wie in anderen Staaten des sogenannten Ostblocks. Und der folgende Ausschnitt setzt ein bei dem Schauprozess gegen Slamski in Prag, der auch in der DDR breit rezipiert wurde. Ja, bitte Film ab. Aber ja. Kleine technische Störung. Wieder eine Inszenierung mit einer neuen Dimension. Es wäre gut, wenn wir noch ein bisschen vorspulen könnten. Entkommunist? Es gibt sowas unter Kommunisten. Oh ja, und ich kann das gut verstehen und ich schätze es auch, ja. November 1952, Prag. Der nächste Schauprozess. Angeklagt Rudolf Slamski, Generalsekretär der Tschechoslowakischen Kommunistischen Partei und 13 weitere Regierungsmitglieder. Elf der 14 Angeklagten sind Juden, die wüsten antisemitischen Beschimpfungen ausgesetzt sind. Durch Stalins Machtpolitik im Nahen Osten zeigt sich unter dem Deckmantel des Antizionismus ein Antisemitismus, den die Angeklagten gleich zu spüren bekommen. Als Stimmen aus dem Volk gegen die Zionisten zu vernehmen waren, haben sie ein Geschrei von der Gefahr des Antisemitismus erhoben, um zu verdecken, dass sie die Klasseninteressen der jüdischen Bourgeoisie durchzusetzen versuchen. Und sie haben sich mit dem Bildzionismus, mit dem amerikanischen Imperialismus verbündet. Als zwei Monate später eine angebliche Verschwörung jüdischer Ärzte gegen Stalin aufgedeckt wird, spielt die jüdische Herkunft auch in der DDR plötzlich wieder eine Rolle. Es handelt Artikel gegen die sogenannte jüdische Bourgeoisie. Jüdische Funktionäre im Staatsdienst werden überprüft, viele. Während gleichzeitig antisemitische Vorfälle in der Bevölkerung verurteilt werden, erfassen die Überprüfungen die jüdischen Gemeinden. Es waren kleine Gruppen von Gestrandeten, die sich sammelten, um jüdisches Leben wieder entstehen zu lassen. Überlebende aus den Konzentrationslagern und entwurzelte Flüchtlinge. Und eine neue Legende entsteht. Durch den Joint, das amerikanisch-jüdische Hilfskomitee, das mit Spenden, sogar mit Lebensmitteln und Kleidung die Not der Überlebenden lindert, würde der US-Geheimdienst Spione in der DDR anwerben. Die Vorstände aller jüdischen Gemeinden, um als drohende Verachtung zu entgehen und in einem Klima der Angst, ein großer Teil der Gemeindemitglieder. Die im Film erwähnten Gemeindevorsteher flohen übrigens nach West-Berlin. Zu diesem Zeitpunkt stand ja der antifaschistische Schutzwall noch nicht. Und dies, also die Flucht, wurde vom VVN, also der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, in der DDR als ein Geständnis gewertet. Ihr zionistischer Verrat sei entlarvt worden und nun haben sie sich zu ihren Auftraggebern ins imperialistische Feindesland geflüchtet. Doch nun weiter im Text, damit ihr eben auch nochmal diese Filmsequenzen ein bisschen besser einordnen könnt. Die späten 40er und frühen 50er Jahre waren auch noch nach Stalins Tod 1953 von machtpolitischen Stabilisierungsstrategien geprägt. Seit 1949 charakterisierten inszenierte Schauprozesse eine politische Säuberungswelle. Angeklagt waren prominente Partei- und Staatsführer in ganz Osteuropa, wie Kostov in Sofia, Reich in Budapest oder Slamski in Prag. Auch innerhalb der SED nahm diese Praxis eine zentrale Rolle ein und führte zu über 150.000 Parteiausschlüssen. Obwohl es, wie bereits erwähnt, in der DDR selbst nie zu solchen Schauprozessen gekommen ist, erfuhr beispielsweise der Slamski-Prozess eine breite Öffentlichkeit. Das Neue Deutschland, das damalige Zentralorgan der SED, berichtete ausführlich über jeden Prozesstag und nach der Verurteilung Slamskis veröffentlichte die SED die sogenannten Lehren aus dem Slamski-Prozess. Diese besagten unter anderem, dass Jüdinnen und Juden aus Stadt- und Bezirksverwaltungsämtern entlassen werden sollten, weil sie möglicherweise zionistische Agenten waren. und schlussfolgerten, Zitat, die zionistische Bewegung hat nichts gemein mit den Zielen der Humanität und wahrhaftiger Menschlichkeit. Sie wird beherrscht, gelenkt und befehligt vom USA-Imperialismus, dient ausschließlich seinen Interessen und den Interessen der jüdischen Kapitalisten. Betrachten wir den in den Parteisäuberungen 1952-53 offensichtlich gewordenen Antisemitismus, so wird deutlich, dass sich die Repressionen insbesondere gegen jene Jüdinnen und Juden und jüdische Parteimitglieder richteten, die Kontakt zur jüdischen Gemeinde hatten, mangelnder Unterordnung verdächtigt wurden, Kontakte zum Westen pflegten oder während der Zeit des NS im westlichen Exil waren. Von den eigenen Genossinnen des Verrats verdächtigt oder gar verfolgt zu werden, bedeutete für die jüdischen Kommunistinnen einen Bruch, der sie bis zu ihrem Lebensende prägte. Um diese Enttäuschung der Verfolgten zu verdeutlichen, habe ich eine weitere Sequenz aus Stalin hat uns das Herz gebrochen ausgesucht, die ich euch jetzt vorführen werde. Es sind Passagen aus Hans Schreckers Tagebuch. Schrecker ist einer dieser vier Schicksale, die in dem Film vorgestellt werden. Und es war so grotesk, dass es mich zu der Bemerkung veranlasste, es ist gut, dass Sie mir das sagen, mir ist es noch nicht aufgefallen. Dann ist nachts gegen 3 Uhr zum ersten Verhör geholt. Auf meine ersten Worte, Genossen, ich verstehe nicht, dass man mich verhaftet hat. Weiß die Partei davon? Wurde ich zunächst mit einer Flut von Schimpfworten überschüttet. Sie Schwein wagen es, uns hier mit Genossen anzureden? Sie Verbrecher, Sie internationale Spionen, Sie Dreckjude haben die Partei verraten. Und so endlos weiter. Die Partei war sein Leben. Aber er hatte sich wirklich allen untergeordnet. Er war jederzeit, wie die kleinen Pionierchen sagen, immer bereit. Und es war nicht abgesetzt oder das war noch nicht erzwungen, das war eben so. Ich sollte gestehen, dass ich den Auftrag bekommen hatte, in die Reihen der Arbeiterbewegung zu gehen und Verrat zu üben. Es sei den Untersuchungsorganen genügend Material über mich bekannt, um mich zum Tode zu verurteilen. Ihr dreckiger Misch über ihnen abgehauen werden und in den Korb mit Sägespänen fallen. Wenn Sie jetzt gestehen, können Sie dich davor noch retten. Ich gebe zu, dass ich mich nicht würdig benommen habe in dieser Situation. Ich war einige Male verhaftet in meinem Leben, aber durch unsere Feinde. Aber jetzt stand ich vor den eigenen Genossen. Und das zerbrach mich. Ja, jetzt ist euch vielleicht auch klar, warum der Film Stalin hat uns das Herz gebrochen heißt. Ein weiteres, besonders eindrückliches, aber auch paradoxes Beispiel ist der Fall Merkel. Er war nicht Jude, seit 1920 KPD-Mitglied, 1926 ZK und 1928 Politbüro-Mitglied. Bereits während seines Aufenthaltes im mexikanischen Exil thematisierte er die Mitschuld der Arbeiterklasse am NS und setzte sich nach seiner Rückkehr 1946 in die SPZ für eine Rückerstattung arisierten Eigentums der jüdischen Gemeinden und Privatpersonen ein. Der Fall Merkel zeigt, wie mit Abweichlern von der Moskauer Linie bezüglich Vergangenheitsinterpretationen umgegangen wurde. Zunächst noch Mitglied des ZK und des Politbüros der SED wurde er 1950 aus der SED ausgeschlossen, 1952 verhaftet und in einem Geheimprozess im März 1955 verurteilt, jedoch bereits ein Jahr später wieder entlassen und rehabilitiert. Der Beschluss des ZK der SED zu Paul Merkel lautete, Zitat, es unterliegt keinem Zweifel mehr, dass Merkel ein Subjekt der USA-Finanzoligarchie ist, der die Entschädigung jüdischen Vermögens nur forderte, um dem USA-Finanzkapital das Eindringen in Deutschland zu ermöglichen. Das ist die wahre Ursache seines Zionismus. Zitat Ende. Die veröffentlichten Lehren, die Schauprozesse in den sozialistischen Bruderländern sowie die Parteisäuberungen innerhalb der SED führten schließlich zu einer Ausreisewelle jüdischer DDR-Bürgerinnen im Jahr 1953. Andere SED-Mitglieder jüdischer Herkunft, deren unbedingte Moskau- und Ulbricht-Treue außer Zweifel stand, wie zum Beispiel Hermann Axen, Albert Norden oder Klaus Gysi, blieben auch in relativ hohen Positionen unbehelligt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in keinem der drei Nachfolgestaaten des NS mehr Menschen jüdischer Herkunft eine so große Rolle in Kultur und Politik spielten wie in der DDR. Die dritte These. Antisemitismus tarnte sich als Antizionismus in der praktisch gegen Israel gerichteten Außenpolitik und Propaganda. Unter Zionismus verstanden die DDR-Propagandisten eine, Zitat, national-chauvinistische Ideologie der jüdischen Bourgeoisie. Er sei eine Form des Rassismus und der rassistischen Diskriminierung. Er habe die reaktionäre Idee von der jüdischen Gemeinschaft entwickelt, die die Klassenfrage ignorierte, um das jüdische Proletariat vom revolutionären Klassenkampf abzulenken und die Lösung der sogenannten Judenfrage in der Schaffung eines jüdischen Nationalstaates zu sehen. Natürlich konnte eine Darstellung der unterschiedlichen Strömungen des Zionismus, also auch des sozialistischen Zionismus, nicht erfolgen, da es mit dieser Ideologie gar nicht zu vereinbaren ist, differenzierte Auffassungen über politische Gegenstände zu entwickeln. Ein spezifischer DDR-Antizionismus war gewissermaßen außenpolitisches Kalkül und ideologisches Denkmuster zugleich. Durch die Hallstein-Doktrin war die DDR außerhalb des sozialistischen Lagers isoliert. Auf ihrer Suche nach internationalen Handelspartnern wurde sie im Nahen Osten fündig. Ägypten wurde zum wichtigsten nicht-sozialistischen Außenhandelspartner und so unterstützte die DDR auch Ägypten 1956 im Suezkrieg. Mit dieser strategischen Vorgeschichte verfolgte die DDR spätestens seit 1967 eine genuin antizionistische Politik. Dabei tat sie sich innerhalb der Staaten des Warschauer Paktes in zweierlei Hinsicht hervor. Sie zählte zu den frühesten und konsequentesten Unterstützerinnen der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO und sie war oft in der vordersten Reihe aggressiver Propagandaangriffe gegen Israel. Diese Angriffe waren nicht mehr Kritik an Nationalstaaten, sondern antisemitische Artikulation gegen einen bourgeoisen Nationalismus, in deren antagonistische Rhetorik monopolistische Erdölinteressenten und ihre imperialistischen Regierungen einem friedliebenden arabischen Volk gegenüberstanden. Erst seit Mitte der 80er Jahre versuchte die DDR primär aus wirtschaftspolitischen Gründen ein besseres Verhältnis zu Israel aufzubauen. Die Nicht-Auseinandersetzung der SED-Führung mit Antisemitismus zeigte sich in ihrer Unkenntnis, die zu Phänomenen führte, wie sie Salomea Genin beschrieb. So glaubte Erich Honecker Ende der 80er Jahre seinen lang gehegten Wunsch, doch noch offiziell in die USA eingeladen zu werden, über den Weg jüdischer Organisationen erfüllen zu können. Er glaubte, der klassischen Ostküsten-Verschwörungstheorie anhängend, nach einem Treffen mit Bronfman, dem Präsidenten des World Jewish Congress, werde ihm der rote Teppich auch in Washington D.C. ausgerollt. Das Problem der SED mit deutscher Vergangenheit und Schuld wurde durch die antizionistische Wendung in der Außenpolitik notwendig weiter verstärkt. Das Hauptthema des ostdeutschen Antizionismus blieb jedoch die Zurückweisung der Wiedergutmachung. Deswegen lautet meine vierte These: Antisemitismus diente der Abwehr von Restitutionszahlungen an Israel und jüdische Organisationen. Bereits im Jahr 1948 herrschte im Zentralsekretariat der SED Konsens über eine Ablehnung von Wiedergutmachung und Rückerstattung für Jüdinnen und Juden. Das Neue Deutschland schrieb dazu Folgendes, Zitat, die zionistischen Organisationen treiben ein schändliches Spiel mit den Leiden, die die Hitlerfaschisten über die Juden gebracht haben. Man kann direkt davon sprechen, dass sie aus der Asche von Auschwitz und Majdanek Kapital schlagen wollen. Zitat Ende. Hier wurden in klassischer Täter-Opfer-Umkehr die Opfer der NS-Verfolgung zu Mittätern gemacht. Die Ostdeutschen werden dagegen zu Opfern stilisiert, die durch jüdisch-zionistische Kapitalisten ausgeplündert würden. Gleichzeitig wird durch eine solche Argumentation die Shoah zwar anerkannt, aber wesentlich durch die Mithilfe der Juden erklärt. Auschwitz erscheint dann als innerjüdisches Komplott zur Errichtung des Staates Israel. Der Ausschluss jüdischer Verfolgter von Wiedergutmachungsansprüchen wurde allerdings im September 1949 widerrufen und ein überarbeitetes Entschädigungsgesetz verabschiedet. Privatansprüche sogenannter rassisch Verfolgter wurden jedoch nur zu einem geringen Teil akzeptiert. Und auch die neu gegründeten jüdischen Gemeinden erhielten nur einen Bruchteil ihres einstigen Vermögens zurück. Dieser Sachverhalt, also die faktische Ablehnung von Wiedergutmachung, liegt einerseits darin begründet, dass eine Rückerstattung des Eigentums nicht mit einem sozialistischen Selbstverständnis zu vereinbaren ist und die DDR ja auch tatsächlich kaum finanzielle Möglichkeiten besaß aufgrund der hohen Reparationszahlungen an die SU, Sowjetunion. Andererseits greift auch hier wieder die von mir schon relativ ausführlich beschriebene mangelnde Auseinandersetzung mit der Shoah aufgrund der vorherrschenden Faschismustheorie. Diese führte zu einem Widerstandsmythos, der eine klare Hierarchie zwischen Kämpfern gegen den Faschismus und Opfern des Faschismus herstellte, wobei Juden, wenn überhaupt, per se Opfer waren. Darüber hinaus sei die Deutsche Demokratische Republik ja das dezidiert bessere, weil antifaschistische Deutschland und eben nicht Rechtsnachfolgerin des Dritten Reiches, weswegen den Wiedergutmachungsforderungen von israelischer Seite nicht nachgekommen werden könnte. Die DDR sei nun einmal ein Staat mit 16 Millionen Antifaschisten. Mit solchen ideologischen Denkmustern behaftet, erklärte dann auch Ulbricht auf die Frage nach Wiedergutmachung, kommt gar nicht in Frage, wir bauen hier unseren Staat und da die Opfer des Faschismus die entscheidenden Träger dieses Staates sind, wäre es doch lächerlich, wenn sie selbst eine Wiedergutmachung zahlen wollten. Und die Juden? Nun, wir waren immer gegen die jüdischen Kapitalisten, genauso wie gegen die nicht-jüdischen. Und wenn Hitler sie nicht enteignet hätte, so hätten wir es nach der Machtergreifung getan. Dies führt mich nun zu meiner fünften und damit letzten These. Antisemitismus war das Angebot an die Bevölkerung, ihre Vergangenheit unhinterfragt hinter sich zu lassen und eine nationale Identität zu schaffen. Der Aufbau des Sozialismus im Land der Täterinnen erwies sich als schwierig. Innerhalb der DDR-Bevölkerung herrschte eine weit verbreitete Ablehnung der sowjetischen Armee. Die Unterlegenheit der sozialistischen Wirtschaft wurde spätestens dann offensichtlich, als die Wirtschaft in der Bundesrepublik mithilfe des Marshallplans boomte und die SED erfuhr kaum Rückhalt von der ostdeutschen Bevölkerung, die wenige Jahre zuvor noch auf Volksgemeinschaft und Großdeutschland eingeschworen war. So versuchte die SED-Führung, einen DDR-Nationalismus zu schaffen. Sie berief sich seit 1948 permanent auf das deutsche Volk und die deutsche Nation. In klarer Abgrenzung zu BRD, der Rechtsnachfolgerin des Dritten Reiches, legitimierte hierbei ihr Antifaschismus ihre Herrschaft, weswegen einem Antisemitismusvorwurf von vornherein entgegengewirkt werden musste. Thomas Hauri, der das Buch Antisemitismus von links schrieb, zeigt diesbezüglich eine interessante Strategie der Parteiführung, die zwar antisemitisch argumentierte, sich gleichzeitig aber als antisemitisch darstellte. In der Propaganda sah das dann etwa so aus. Den Werktätigen der DDR sei der barbarische Antisemitismus fremd und sie hätten sich immer für die von den Nazis verfolgten Juden eingesetzt. Deshalb setzten die Imperialisten nun gezielt Juden ein, um, Zitat aus dem Neuen Deutschland, wachsame, fortschrittliche Genossen durch die Bezichtigung des Antisemitismus zu diskreditieren. Die Ostdeutschen seien also, der Dimitrovschen Faschismustheorie nach, nicht nur damals Opfer der Hitlerfaschisten gewesen, auch nun sind sie wieder Opfer, dieses Mal von US-Imperialisten. Aber es sei, Zitat geht weiter, eine Fehlspekulation der amerikanischen Kriegsbrandstifter zu glauben, dass die Werktätigen infolge dieser Gefühle dem Treiben der Agenten der Aggressoren tatenlos zusehen würden, wenn diese jüdischer Abstammung sind. dass die DDR-Werktätigen als vorige Mitglieder der Volksgemeinschaft sich für die Jüdinnen und Juden eingesetzt hätten, war natürlich falsch und kann als Versuch der SED-Führung gewertet werden, sich einerseits nach außen hin zu entlasten und gleichzeitig der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, die eigene Schuld zu verleugnen. Auf lange Sicht war es eben nicht möglich, gegen ein Volk zu regieren. Und so machte die Führungselite der SED ein Integrationsangebot an die Bevölkerung à la: Ihr könnt am Widerstand gegen den Faschismus beteiligt sein, indem ihr euch jetzt am Aufbau der DDR beteiligt. So konnte die DDR-Führung auch Altnazis in ihre Politik einbinden und nationale Identität stiften. Zusammenfassend kann man also sagen: In der DDR als zweiten deutschen Staat gab es Antisemitismus von staatlicher Seite, maskiert als Antizionismus erstens, als Erbe deutschnationaler Politik der KPD Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, zweitens als Import sowjetischer, stalinistischer Politik der späten 40er und frühen 50er Jahre, drittens als Propaganda und auch praktisch gegen Israel gerichtete Außenpolitik, welche das Ziel verfolgte, die arabischen Staaten als Bündnispartner zu gewinnen. Viertens zur Abwehr von Entschädigungsforderungen Israels oder jüdischen Organisationen und Einzelpersonen. Und fünftens als Angebot an die Bevölkerung, ihre Geschichte unhinterfragt hinter sich zu lassen. Antisemitismus diente gerade auch gegenüber der DDR-Bevölkerung nach innen bei dem Versuch der Schaffung einer sich von der BRD abgrenzenden DDR-Nation und einer machtpolitischen Stabilisierung der Partei und Staatsführung. Wie eingangs bereits erklärt, taucht Antisemitismus in der Politik der SED zwar auf, kann aber nicht als einzige oder wichtigste Erklärung und Ursache für Politiken gelten. Es ging auch um Herrschafts- und Machtkonsolidierung, die Legitimation von Politiken, Erklärungen für vor allem ökonomische Probleme in der DDR und die Stiftung nationaler Identität. Last but not least bleibt zu sagen, dass die DDR spätestens seit 1956 zu einem der sichersten Länder für Jüdinnen und Juden wurde. Es ging keine Gefahr von Pogrom oder palästinensischen Attentaten aus, ebenso wenig von einer staatlichen Diskriminierung mit offen antisemitischer Artikulation. So, ja, vielen Dank erstmal.